Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. So, also meine Forderung ist die Erweiterung der Beitragspflicht auf alle Erwerbstätige, die Zusammenführung aller Altersversorgungssysteme. So. Der sichere Weg zu einer sicheren und solidarischen Rente und raus aus der Altersarmut erfolgt über die Ausweitung der Beitragspflicht auf alle Erwerbstätigen. Das bedeutet auch für Beamte, Selbstständige, für Ärzte, Rechtsanwälte und so weiter. Außerdem fordert die Zusammenführung der Altersversorgungssysteme. Wir brauchen nicht ein Rentensystem und ein Pensionssystem und so weiter. Wir sollen alle in ein System einzahlen und dann klappt das auch. Außerdem fordere ich die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze. Beitragsbemessungsgrenze zurzeit ist bei 7.500 Euro. Das heißt also wieder mal, jemand, der 1.000 Euro im Monat verdient oder 2.000 Euro im Monat verdient, der muss seine 19% auf sein Einkommen in die Rentenkasse einzahlen. Aber jemand, der das geht bis 7.500 Euro, aber was da drüber ist, ob einer 10, 15, 20, 30 oder 100.000 Euro verdient, der braucht immer nur 19% von 7.500 Euro einzahlen. Ich glaube, das ist wirklich nicht gerecht. Das muss aufhören. Dann werden die Rentenkassen auch wieder gefüllt sein. Wie zum Beispiel in der Schweiz, wir haben das System, wie zum Beispiel der Herr Ackermann von der Deutschen Bank, der in der Europawahl bekannt ist, der zahlt im Jahr ca. 1 Million Euro in die Rentenkasse ein. Und das ist das Prinzip der Stärkung unterstützt den Schwachen. Das heißt natürlich nicht, dass der natürlich von 1 Million auch hinterher seine Rente bekommt, aber der würde dann vielleicht 200, 300 Euro oder was weiß ich mehr bekommen. Das ist ja dann auch in Ordnung. So. Außerdem fordere ich die Beteiligung der Einkommen durch Vermögen. Ich finde, wir brauchen keine Vermögenssteuer, sondern ich finde, die Einkommen, die aus Vermögen erwirtschaftet werden, die müssen genauso gut zur Rentenversicherung hinzugezogen werden. Außerdem, was natürlich auch ganz wichtig ist, die jährliche Anpassung an die Inflation. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und was ganz wichtig ist, die Eigenverwaltung und transparente Rentenkassen. Das heißt, die Eigenverwaltung und Transparenz der Rentenkasse ist einfach ungeheuer wichtig. Die Rentenkasse ist nur für die Rentner da und wir müssen wissen, was damit gemacht wird mit der Rente. Da kann nicht jeder wahllos drauf zugreifen, das geht auch nicht. Ich fordere eine Mindestrente von mindestens 1.000 Euro pro Person, bei Ehepaaren und Lebensgemeinschaften 1.500 Euro, damit diejenigen, und das kommt demnächst auch auf uns zu, die durch Minijobs oder Leiharbeiter, die Kindererziehung und so weiter, keine Rente, keine Möglichkeit hatten, voll in die Rente einzuzahlen. Dass die demnächst ausreichend versorgt sind, da muss irgendetwas geschehen. Durch die Umgestaltung der Einnahmesituationen, wie ich eben schon gesagt habe, dass alle einzahlen müssen in die Kassen, wird das dann auch möglich sein. Ich fordere auch ein einheitliches Rentensystem in Europa. Ich schlage vor, dass das Rentensystem, was hier heute besprochen worden ist, auch auf europäischer Ebene eingeführt wird. Es kann nicht sein, dass in Griechenland jemand mit 62 in Rente geht, in Frankreich jemand, wie es jetzt neuerdings ist, mit 60 Jahren in Rente geht und der deutsche Arbeitnehmer soll bis 70 Jahre arbeiten. Und die Kosten, die die französische Regierung zum Beispiel für die Reduzierung des Renteneintrittsalters zu bezahlen hat, das muss durch Kredite finanziert werden und der deutsche Steuerzahler und somit auch der Rentner muss dann wieder dafür arbeiten oder haften. Also das ist unmöglich. So, noch einmal die Zusammenfassung. Eine Mindestrente von 1.000 Euro pro Einzelperson, 1.500 Euro für Lebenspartner, Lebensgemeinschaften. Alle Einkommen zahlen in das Rentensystem ein. Keine Bemessungsgrenze. Die jährliche Angleichung an die Inflationsrate. und die Selbstverwaltung und Transparenz der Rentenkassen und ein einheitliches Rentensystem in Europa. Denn Altersarmut ist unmenschlich und sozial und unmoralisch. Das ist eigentlich das Ganze. Und das können wir nicht zulassen und deshalb sind wir heute hier und deshalb gründen wir heute den Kreis Altersarmut und Rentenarmut. Und da bitte ich euch, dass wir das alles zusammen machen und dass ihr mir dabei helft. So. Jetzt willst du das mal ein bisschen weitermachen? Du hast dich überhaupt noch gar nicht vorgestellt. Ne? Ja, ich kann mich ja kurz vorstellen. Ich bin hier im Kreis Soest der Vorsitzender. Mein Name ist Jens Schreck für die Piraten, der Piratencup auf Twitter. Ich bin hier eigentlich heute, um das Protokoll zu führen. Und Inge war sich so ein bisschen unsicher, damit wir keinen Fehler machen beim Gründung des AKs. Aber das meiste haben wir gemacht. Jetzt wollen wir, wir haben ja alle, die sich hier eine Liste eingetragen haben, sind jetzt die Teilnehmer. Das wird auch veröffentlicht im Internet namentlich. Wenn einer sagt, er möchte das nicht, dann soll er das bitte sagen. Dann ist das, dann machen wir das natürlich nicht. Der Transparenz, der wir ja gerne schuldig sind, wäre das natürlich ganz toll. Ich finde das ganz toll, dass hier so viele Teilnehmer dabei sind. Wir wollen jetzt den AK gründen und als erstes wollen wir einen Sprecher des AKs wählen. Wer wird das denn machen? Ja, ich bin schon noch. Die Inge. Ist da sonst noch jemand da, der das macht? Macht das machen möchte. Gut. Soll ich mal nicht auswählen? Weißt du das? Müssen wir das wählen? Ja, ich meine, müssen wir es geheim machen, oder? Ich glaube, mein AK ist geheime Wahl. Dass wir den AK bei uns gegründet haben, habe ich geheim gemacht. Gut. Also, natürlich können wir jetzt beantragen, dass eine geheime Wahl stattfindet. Möchte jemand geheim abstimmen oder können wir das so machen? Ja, gut. Dann würde ich sagen, dann schreiten wir jetzt direkt zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass die Inge Schmidt-Bartel das macht? Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann würde ich sagen, einstimmig gewählt. Dann ist das dein AK jetzt erstmal. Aber trotzdem habe ich noch eine Bitte. Das ist alles ganz gut und schön, wenn ich Sprecher bin, aber ich möchte Stellvertreter haben. Weil ich habe das gestern erlebt, also wenn einer so eine Gruppe führt und er fällt dann aus und es ist keiner da, der das weitermachen kann. Also ich möchte schon jemanden haben, der mich ein bisschen entlastet und der ein bisschen was mitmacht. Die gucken schon alle nach Rücken, ich meine. Aber ich denke mal, wir sollten doch mal, ich finde es eigentlich besser. Das finde ich auch. Ich will immer andere, der da klingt ja genau. Also wir sollten mal wir beide das machen. Ja, weil das ist eine Vertretung. Was wir beide machen das mal. Ja, mit der Runde, weil ich bin der Meister mit der Holz. Ja, also, wie seht ihr das überhaupt mit Stellvertreter? Ich finde das auch eigentlich schade, dass man kein Krank werden ja. Und so weiter. Und es wäre schade, wenn die Arbeitskreise, du bist auch noch dran, dass die Arbeitskreise, die müssen weitergeführt werden. Also, das ist eine wichtige Sache, wir können nicht stehen bleiben. Das liegt uns am Herzen, wir müssen was tun. Und deshalb kann es auch nicht sein, wenn einer mal ausfällt oder was weiß ich, dass es dann nicht weitergeht. Also, meldet euch mal vor, freiwillig. Also ich schlage Frau Hickel vor. Wer ist für Frau Hickel? Wer ist dagegen? Du doch bestimmt, ne? Okay, und dann hat Frau Stellvertreterin Frau Köller. Wer ist für Frau Köller? Ich kenne niemanden hier, macht was er wollt. Ist das also eine Enthaltung? Ja. Ja, wenn Sie das noch mal möchten. Also ist jemand dagegen? Enthaltung? Eine. Das klingt ja ganz gut. Machen wir eine Enthaltung. Okay, alles 100%ig. Ja, ich habe mich gemeldet, wo ich in der Frau geschlagen habe, wo ich die Frage kommt, war ja. Ja. Ich habe es nicht akustisch verstanden. Okay. Hast du die Wahl angenommen? Ja, hast du die Wahl angenommen? Super, herzlichen Dank. Ach, du, hast du die Wahl angenommen? Ich habe mich ja selber vorgeschlagen. Nein, ich finde es einfach wichtig. Also wir müssen vorankommen und das kann dann nicht daran hapern, wenn einer nicht kann. Ja? Okay. Jetzt weiß ich nicht, ich glaube, das ist auch das, was ich dann schon machen musste, ne? Achso, ja. So, okay. Und dann müssen wir jetzt auch noch heute festlegen, wenn wir etwas entscheiden. Seid ihr damit einverstanden, wenn wir zum Beispiel 52% derjenigen sich dafür entscheiden, das reicht, oder möchtet ihr 75% oder 60% oder was weiß ich? Festlegen, dass wir die Mehrheit festlegen. Ja, da müssen wir auch nochmal der Anwesenheit sagen. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das rechtlich ist. Das kommt mal an. Der Arbeitskreis kann sich eine eigene Satzung geben, wenn er das möchte. Okay. Und in dieser Satzung muss das dann halt festgelegt werden, die Satzung muss halt auch abgeschrieben werden. Wenn er sich keine eigene Satzung gibt, dann gelten die Regeln des Landes, in der Landessatzung drinstehen. Und meines Wissens steht dabei, Positionspapiere brauchen eine 50% Mehrheit, also eine einfache Mehrheit. Also wenn es wirklich offizielle Programmpunkte des Arbeitskreises werden, wo man nach außen vertreten möchte, dann braucht man 75%. Das ist die normale Regelung, wie es bei den Piraten ist. Dann sollen wir es auch dabei lassen, finde ich. Aber das ist ja aber immer von den Anwesenden, okay? Ich glaube, der Landessatzung steht von den Anwesenden. Das kann man aber auch, wenn man sich eine eigene Satzung gibt, kann man sich das auch selber zusammenschreiben. Ja. Wir können das jetzt so machen, dass wir erstmal die NRW-Satzung machen und dann später sich nochmal den Antrag machen. Das würde ich auch vorschlagen. Das kann man nicht ergänzen. Das kann man später machen. Einfach ergänzen. Ja, später kannst du auch das übernehmen, was da steht, und dann das eventuell oder anpassen. Okay. Also machen wir das erstmal. Ja. So wie in der NRW-Satzung. Also wir haben das im Moment so gemacht, in unserem Arbeitskreis Kommunal. Wir haben uns im Internet die ganzen Satzungen angeguckt, die von anderen Arbeitskreisen sind, die noch alles waren dazu. Und haben das dann gemacht, was Piraten so machen. Wir haben alles zusammen da kopiert und haben uns alles eingefasst. Das kann man halt vorbereitet das nächste Mal noch vorstellen. Das muss also jetzt nicht abgeschlossen werden mit der Satzung, das kann man halt auch noch machen. Also dann brauchen wir aber jemanden, der das für uns macht. Also wir sind da nämlich noch so ganz. Können wir euch ja mal zusammenlassen. Genau. Prima, okay, so machen wir das. Dann haben wir eigentlich das Größte heute schon erledigt, was ich wollte. Ich würde dann allerdings sagen, für das nächste Treffen, und das sollte bald sein, möchte ich auch, dass ihr euch das überlegt. Das sind ja jetzt meine Vorschläge, und ich finde gut, ich weiß nicht, ob ihr das findet. Aber ich finde, da sollten wir uns dann bald zusammensetzen und dann auch eben der ein oder andere sagt, ich mach das, ich kümmere mich um das Thema und um das Thema. Ne? Ja, nicht jetzt hier nur meine Stellvertreter, die alle mit dem arbeiten. Ne? Also, würde ich mal so sagen. Ne? Ja, also, ich finde, das würde für heute auch ausreichen, wenn wir das heute gemacht haben. Lisa. Und vereinbaren dann, wenn wir das nächste Treffen haben. Wo wir das machen, das könnt ihr ja jetzt auch mal überlegen und entscheiden. Müssen wir dann wieder alle kochen oder da geht's zu? Das wäre schon schön, wenn die alle kochen. Ja, weil ich finde doch, je mehr wir sind, je mehr Meinungen haben wir und je mehr Arbeitskraft haben wir auch, um das voranzutreiben. Ja, ich mach du doch einen Terminvorschlag, weil dein Terminkalender, ich denke, von uns allen der engste ist und dann braucht das was dran. Also man ist schon immer eng, aber das ist nicht bei Piraten, wenn da immer schon so reden sagt. Ja, also die meisten AKs, wenn ich das mal kurz sagen darf, haben irgendwie ein regelmäßiges Treffen. Ja. Oder werden auf jeden Fall auch in der Sitzung vorschlagen, wann der nächste Termin ist. Ja. Also es muss kein fester Termin sein, man kann auch sagen einmal im Monat und dann oder sowas und sagt dann am Schluss der Sitzung den Termin, wo die meisten dann voraussichtlich können. Oder man sagt halt, wie wir es mit unseren Stammtischen sagen, jeden vierten Mittwoch oder so zum Beispiel. Mhm. Aber ist ein Termin merkt man sich besser auch mal. Ja, so ein schlechter Termin. Ich finde den Mittwoch auch gut. Also, also, wenn ich mal einen Vorschlag machen darf, das ändert sich ja durch die Wochenverschiebung etwas, aber heute wäre zum Beispiel der dritte Mittwoch im Monat. Das könnte man ja als Basis jetzt mal nehmen. Der dritte Monat im September wäre auch diesmal natürlich nicht. Ich würde gerne euch in 14 Tagen oder so wiedersehen, das ist der 14. Heute ist der 15., vielleicht am 29. Ich würde das erst nach 14 Tagen machen und dann, wenn es läuft, ja, jeden Monat einmal. Weil ich bin im September leider mal für 4 Wochen nicht da. Und, was ja auch vertreten hat. Ja, genau. Die Zeit möchte ich auch gerne vorher schon nutzen, dass wir was schon auf den Weg gemacht haben. Aber ihr habt eben die ganze Zeit gequasselt. Was kann man machen? Das ist der 29. Ja, der 29. ist der erste. Ja? Ja. Der 29. Da sind wir nämlich auch noch da. Ja. Sind ja auch nicht so, dass wir schon da sind. Ja, das ist ja schon mal gut. Ja, ja. Dann würde ich das auch so vorschlagen. Und wo soll das sein? Über mir oder wir können es beim Kursing machen, wir können es hier machen, das ist eigentlich hier. Wir können auch mit der Schlachter bestickt, ne? Das finde ich schlecht. Ja, ich bin Anti-Schlachter gut, aber ich glaube. Nee, für Diskussion ist so ein geschlossener Raum, der für jeden offen ist, ja. Schon besser. Die Räumlichkeit kann ich auch mal sagen, Mittwoch und Freitag ist die Quelle. Nee, wir können aber auf jeden Fall, wir können, also im Coffee kriegen wir immer die Räume, das ist überhaupt kein Problem. Oder wir kommen hier. Das würde ich sagen, können wir ja. Wo ist wäre das denn bei Kolken? Kolken, das ist da. Nein, wir sind jetzt hier auf der, das ist wo dieser Zen-Jugendwagen ist, in der Ecke. Das sieht aber schlecht geradeaus. Ja, dann kommt das selber geradeaus. Nee, wenn man von Schnecke aus Richtung früher gekauft hat. Ja, in Arzberger Straße. Und dann geht die Straße links. War die Straße links ab. Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, das war irgendwie, glaube ich, frühere Versorgungsamt oder irgendwie. Ja, irgendwie eine Behörde war da. Genau, das Kreuz ist zitiert. Ja, das wird abgerüstet. Ja, genau. Habt ihr sonst irgendwelche Fragen noch? Ja, es ging noch um den Termin. Jetzt der 29. und dann hier. Ja, ich weiß nicht, wie kommt man da auf? Ich habe da noch nie was gemacht, oder? Das ist Parkplatz, alles was ich ganz anstrengend. Ich bin auch klar, dann können wir dann nächstes Mal dahin gehen und dann gucken wir, ob es schöner ist wegen Parkplätze und sowas, alle, ob die Räume größer sind und. Das ist also Parkplätze sind da genau wie hier, ja. Das ist was wir brauchen haben. Also wo jetzt Kolpen? Ich würde sagen, wir brauchen. Ja. Dann können wir immer noch entscheiden, wohin. Ja, aber da gibt es auch noch einfach. Ich hatte jetzt mal gerade nach 19 Uhr, wie sieht das aus? Ja, ja. Das ist für die Berufstätigen noch ganz gut. Das ist für die Berufstätigen noch ganz gut. Ja, aber. Ja, steht das? Ja, steht das? Mittwochs geht. Okay, dann halten wir das erstmal fest. Das ist so schlecht. Ach so, das ja. Bisher müssen wir uns auch daran erinnern, dass wir auch nochmal selbstständig sind oder arbeiten. Aber es geht nicht anders. Ja, das wird jetzt so knapp bis 19. Aber wir haben nicht das. Ja, nee, das geht ja nicht. Hast du alles gemacht? Ja, ja, nee, ich meine, ja, aber der macht doch 19:30. Ja, das geht ja. Ja, kommt aber 19 zu den Leuten nicht vor 18. Ist nicht der. Das ist ja auch nicht schlimm, wenn man irgendwie macht. Nein, lass doch erstmal 19. Okay. Das könnt ihr euch immer noch anders überlegen. Ja. Nee, klar, dann sollst du es ja. Habt ihr noch Fragen irgendwie zum Vortrag oder noch Fragen zu dieser ganzen Gründung oder irgendwas? Ich finde es einfach okay so. dass man wirklich mal was angreifen muss, wirklich mal wichtig ist, dass nicht der Leben verbraucht mehr. Das ist eine Geschichte. Ich lasse mir gerne was empfehlen, was man lesen sollte, zum Aufstehen könnte, wenn es ist. Kann ich mal das habe ich sowieso vermisst. Ich dachte, für den Fall, dass irgendwas anders wird. Ja. Das habe ich aber jetzt auch. Ich denke, ich nehme das die Anwesenheit jetzt hast du benutzt? Oder auch an dir, was hast du gesagt? Das ist ja auch gut. Das finde ich auch gut, wenn beim nächsten Mal, wenn du das Zeug, dass man sagt, ich habe den Hinweis oder ich habe da mal geguckt, guck doch mal danach und so weiter. Ja, das gibt so vieles. Ja, ja, also man kann ständig die Leute da drin sehen. Dieser Behinderte. Wir können ja die Informationen, die du jetzt da hast, erstmal alle zusammentragen und nächstes Mal auf Papier, also für Ratsacht vom Toten Baum, mal ausdrucken, dass jeder mal was auf der Hand hat. Aber ich denke mal, dass die meisten hier kein Internet haben, aber auch da werden wir für alle anderen, die sich dafür interessieren. Ja, das können wir auf jeden Fall. Ich kann auch in der Zwischenzeit dafür sorgen, dass alles dazu kommt. Oder so. Das mache ich gerne, außer alles. Okay. Matthias Fischer, Bundes-20. Matthias Fischer von Landfrau Fischer, oder? Nee. Ja, das ist der andere Fischer, von daher. Ich hätte eine Frage. Ja. So. Ich gehöre ja der jüngeren Generation an und ich mache alles im Internet, was die Piraten angeht. Wir haben ja zum Beispiel in Rom auch ältere Mitglieder dabei, die sich auch für sowas interessieren für diese Thematik. Soll das Ganze immer nur vor Ort stattfinden oder soll auch mal das im Internet stattfinden, dass auch interessierte Leute aus anderen Kreisverbänden oder vielleicht ist ja Bundesthema, vielleicht sogar an Bundesländern zukommen können? Das würde mich interessieren, wenn das geplant ist. Ja, auf jeden Fall. Soll das nur das Thema? Auch die große Ordnung. Ich verstehe, soll doch das Ziel sein, dass wir bis Oktober Forderungen auf dem Papier stehen haben, die ein Konzept bilden, dass man das auch dann weiter präsentieren kann. Wir machen das ja jetzt nicht mehr viel Zeit. Das Ganze, wenn das auf dem Bundesparteitag irgendwo noch behandelt werden soll, muss das vorgestellt werden. Deswegen sehen wir Ende September. Der ist der Termin. Deshalb müssen wir uns jetzt ein bisschen beeilen. Weil also es ist jetzt, sie hat ja das Ganze schon bei den Sozialpiraten vorgetragen, ist auch sehr, sehr gut angekommen in Essen. Das tut perfekt raus, ganz genau. Und ja, im Grunde das grobe Konzept steht ja schon, dass wir da schon was anstoßen können für den Bundesparteitag und das auch in die Politik. Es ist auch wichtig, dass das gehört jetzt zu den Piraten. Das braucht man jetzt. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und ich habe, da war der ja noch nicht da, ich habe eben schon zu Antwort gesagt, wir haben 20 Millionen Rentner und wir haben 20 Millionen zukünftige Rentner, das seid ihr. Das machen wir ja nicht zu Vergnügen. Ihr kriegt wieder nichts aus den Rentenkassen. Was zahlt ihr ein? Ja, und ich auch aus. Also ich gehe momentan davon aus, dass ich in meinen 34 Jahren, wenn ich dann, wenn dann überhaupt 67 noch die magische Grenze ist, da stehe und sage, ich habe fertig, ich möchte Rente, ja, dann werde ich wahrscheinlich in ein tiefes schwarzes Loch gucken, indem wir mir sagen, ja, hier hast du deine 20 Euro Basisrente, sie selber ziehen. Ja, ja. Das und so ein ehemaliger Land, aber nur dann, wenn wir das dann ändern. Ja, jetzt so lassen, da muss ja unser ehemaliger Landesvater wieder rein. Der fordert ja Rente ab 70 schon seit heute. Der Clemens, unser ehemaliger Landesvater. Ja. Die kriegen ja bis 70 ihre ganzen Pensionsansprüche und die kriegen ja nicht wenig. Die können ja gut reden. Ja, eben. Ich habe auch noch was gesagt. Politikern oder höheren Beamten. Ich will das nicht, scheint ja so zu sein, aber alles, was mittlerer und mittlerer Dienst ist bei den Beamten, stehen die schlechter als jemand, der gearbeitet hat, weil die bezahlen ja die 7,5 Beamten, was nicht immer. Was nicht immer unbedingt klasse ist für Familien, muss ich doch mal sagen. Weil man alles vorweg bezahlt oder so. Ja, so. Und das ist der untere, mittlere Dienst. Ne? Dann muss man mal sagen, dann sind ja auch die Pensionen nicht so rosig aus. Was dann nämlich passiert, ist das, dass sie ja, wenn die Pension kriegen, ihre Renten, also ihre Krankenkassen, immer noch weiter selber bezahlen müssen. Das ist ja nicht so, dass dann plötzlich die, ich jetzt meine Pension und ich habe jetzt eine freie Krankenkasse. Ja, und je älter man wird, desto höher wird ja auch die Rente, wenn sie dann Können wir mal nacheinander diskutieren? So, wer hat eine Frage? Ich wollte eigentlich was dazu sagen. Ja, und dann bist du eins. Ich habe den Finger auch gehoben. Ja, du darfst auch. Ist okay. Also im Grunde, weil wir ja gerade schon gesagt haben, dass die Zeit so kurz ist, wenn es sogar schon Ende September, was genau es auf dem Papier sein soll, müssen wir sagen, und möglicherweise sagen, und Themen, die da stehen, dass wir versuchen, die zu übernehmen. Man kann immer wieder auch neue Themen erfinden, aber wenn wir uns erstmal in der Kürze der Zeit auch dieses bestimmte System, zum Beispiel, dass wir das zusammenlegen wollen, alle Rentensysteme, dass wir praktisch die Beitragsbemessungsgrenze abschaffen wollen, also diese Punkte mit ein bisschen mehr Substanz noch unterlegen, dann sind das ja die Themen, die sein Problem lösen, dass er irgendwann noch wieder eine ordentliche Rente kriegt. Nein, das ist ja dann das Problem. So, und mit dieser Mindestrente, das passt wunderbar eigentlich auch zum Privaten mit dem BGE, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. Das wird ja von der privaten Seite gefordert. Nur hier stehen wir ja auf einer gesetzlichen Grundlage schon, die wir verändern können und können im Bereich des der älteren Leute schon das BGE einführen. Und da braucht die privaten Parteien vielleicht nur 10%, um, wenn sie in den Bundestag kommen, möglicherweise irgendwo Zünglein an der Waage ist und hat schon die Möglichkeit, dann was zu verändern. Bei den BGE müssen wir einen Bundeskanzler stellen oder sowas. Jo, das ist das irgendwann zu bringen, ja. Also, aber es ist, wäre ein Ansatz und eine Weiterentwicklung. Ja, ich habe ja auch gesagt, früher sind ja auch viel mehr Menschen auf die Straße gegangen, um ihr Recht durchzusetzen. Ja. Das ist ja heute gar nicht mehr. Wenn ich noch früher an Thyssen denke, diese ganzen Arbeitskämpfe, die gemacht worden sind, das sieht man ja heute gar nicht mehr. Das gibt es ja überhaupt nicht mehr. Das ist ja. Ich denke, diese Transparenz muss auch sein, wie es angeschnitten worden ist, dass man sich aus der Rentenkasse nicht einfach bedient. Ja. Und die ist nämlich ziemlich geplündert worden. Ja. Diese ganze Geschichte mit den, zum Beispiel diese Deutschkurse damals für die Russlandtouren, sind alle daraus bezahlt worden. Ja. Alle. Und das hat Unsummen verschluckt. Klammer auf, Herr Rundkohl. Dürfte ich bitte mal. Ja. Und dazu möchte ich jetzt sagen, ich finde das auch nicht klasse. Ich weiß schon, was Sie meinen, aber das ist nicht ganz alleine richtig. Die Bundesregierung zahlt jedes Jahr sehr viel Geld in diese Rentenkasse wieder ein. Ja, und das darf man, wenn man sagt, es wird geplündert, nicht vergessen. Es muss sich nur gegeneinander rechnen. Das ist das. Aber dazu muss ich sagen, da waren Sie eben noch nicht da. Die zahlen nur das dazu, was sie in ihrer Kasse haben. Nicht das, was bei der Rentenkasse gebraucht wird. Das ist nämlich der Unterschied. Wenn Sie das vorher nicht rausgenommen hätten, brauchten Sie auch heute nicht dazu zahlen. Das ist richtig, aber dieses Argument ist einfach von der anderen Seite da. Wir haben auch sehr viel in die Kassen einbezahlt, nicht nur diejenigen, die wieder was raushaben wollen. Da muss man immer vorsichtig sein, wie man es formuliert, denke ich einfach. Ja, aber es ist wirklich so, dass es was rausgenommen worden und jetzt muss bezuschusst werden. Wenn nicht rausgenommen worden wäre, braucht man heute nicht bezuschussen. Richtig, so müsste man es dann auch formulieren. Wenn man aber nur sagt, wir wollen nicht, dass dann mehr was rausgenommen wird, dann kommt das Gegenargument. Nein, aber so haben wir das zu Anfang auch formuliert. Ja. Und so ist es auch. Und wie gesagt, dann, es wird dann einfach eben nur das bezahlt, was in Stadt Zippo drin ist. Das wird dazu bezahlt, das reicht nicht. Das haben wir eben zu Anfang auch gesagt. Früher gab es 70% vom Brutto und heute gibt es nur noch 51% vom Netto, eben dadurch, weil nicht mehr so viel nimmt da in den Kassen drin. Das ist das Problem. Deshalb brauchen wir eben die absolute Transparenz. Die Rentenkasse für die Rentner und was der Einzelzahl für den Ort für die Rentner. Im Sozialstaat von deinem. Ich habe auch noch was zum Sparen. Mich kriegt das immer auf, dass für einen Rentenbescheid, wenn die Rente auch nur um 1 Euro erhöht wird, oder um 1,50 Euro, ja, das ist ja schon gewesen, ja, dass man da 5 DIN A4 Seiten Papier für bekommt, was ein Schweinegeld kostet, denn diese Rentenerhöhung von 1,50 Euro, das ist ja die Briefmarke noch nicht mal wert, auf das, was auf Papier geschrieben ist. Das ist eine Unverschämtheit. So viel Bürokratie für 3 oder 4 Euro Rentenerhöhung. Also das tut so nicht. Oder Zusatzkasse, ne? Eine Erwägung von einmal von Berlin. Können wir das bitte schön erstmal machen? Ja, ich darf gar nicht. Ich hätte mich gerecht. Das müssen wir noch üben. Das hat mich von Anfang an. Darf ich mal kurz sagen? Ja, die haben es noch nicht gelernt. Ja, deshalb will ich dazu etwas sagen. Entschuldigung. Das hat mich von Anfang an fasziniert bei den Piraten, dass das so ordentlich geht. Das denke ich mal, das müssen wir noch tödlich üben. Und deshalb ist jetzt der Herr Brandt. Es waren wenige Thesen, man konnte das ja leicht sehen. Eine ist mir aufgefallen, da würde ich nach der Begründung fragen. Und zwar, wenn ich als einzelner Rentner bin, kriege ich 1000. Sollte ich verpartnert sein, kriegen wir 1500. Wie ist das begründet? Also ich würde es so begründen, wenn man zu zwei Partnern zum Beispiel eine Wohnung hat, bezahlt man nur eine Miete. Also wäre die Folge, ich bin verpartnert, aber bloß so tun, als würden wir nicht zusammen wohnen. Also die Lüge ist Programm und das Versteckspiel geht los. Das haben wir zum Teil heute schon in solchen Situationen. Sind die wirklich verheiratet, sind die verpartnert, dann muss man gucken, ob dann kommt, solche Kontrollen gehen so. Im Badezimmer steht da die zweite Zahnbürste oder nicht. Das sind ja jetzt auch nur Vorschläge, du hast mich ja nicht genau. Also, deshalb frage ich nach der Begründung. Und da habe ich sofort meine Bedenken, warum soll ich dann, wenn ich so verpartnert bin und wir sparen dann jeder 200, wenn wir zusammen wohnen, warum soll ich dann das sofort wieder abgeben? Also, Sie werden dafür das jeder tauschen. Spontan würde ich sagen, dass das viel, viel einfacher und viel unkomplizierter. Habe ich auch erst gewundert, dann waren wir noch ein bisschen viel. Ja, dann kann man ja auch weniger sagen. Nein, das ist ja auch, sind ja auch nur, das sind ja Überlegungen. Ja, und alles ist ja nicht durchgerechnet, ist ja meine Frage sowieso. Wie sieht es aus, wenn er die Reicheren mehr abgeben und sowas bringt, das müsste man ja alles berechnen. Also mit 1000 für jeden und wenn man dann gründet, ist man, das ist ja sowieso, um erstmal eine Hausnummer zu bringen. 1500 bei einem Ehepaar oder jeder 1000 Euro, da müsste man noch die 500 Euro für die Miete extra rechnen. Denn wenn einer der Partner stirbt, wird ja schon wieder abgezogen. Dann würden wahrscheinlich 1000 Euro abgezogen werden. Von dem, der gestorben ist, dann fahren die weg, dann hat der andere immer noch wieder 1000 Euro und muss da eine Miete kommen. Irgendwo hakt da was ganz gewaltig dauert, dass irgendwie die Miete, wenn es richtig wird. Das ist irgendwas. Da müssen wir uns immer genauer mit Befassung denken. Ja, aber wir wollen doch jetzt schon wieder anfangen und nur alles überlegen, was nicht geht. Nein. Was, wenn wir schon was ins Zeug oder in da reinsetzen wollen, dann müssen wir auch was klar sagen. Deswegen ja unsere. Ja, aber überleg mal, wenn einer 5 oder 6, ich darf frei reden, oder? Ja, du bist Chef. Wenn einer jetzt 600 oder 700 Euro bekommt und er kriegt Wohngeld, das sind auch nochmal 200 Euro, das sind auch schon fast 800 Euro. Dann kommen noch, was weiß ich, irgendwelche Zuschüsse dazu, so, da kommen die auch fast auf 1000 Euro. Aber wenn wir eine Grundrente von 1000 Euro haben, dann kriegt es auch jeder, der bedürftig ist, der bekommt das dann auch. Nicht wie jetzt nur Leute, die schlau sind, dann kommt es auch jedem zugute. Und darum ging es mir eigentlich, dass es gerecht wird, also dass diejenigen, die halt durch 400 Euro Jobs oder durch diese ganzen Mietjobs, oder wie heißt das da, Minijobs und was weiß ich, dass die auch, die kommen niemals in die Beträge, dass sie davon leben können. Das geht nicht. Ja. Vielleicht zu dem Problem, was er sagte mit den 1000 oder 1500 für Paare. Da könnte man sich nochmal die BBI-Modelle angucken. Die haben da Lösungen, auch ähnlich dem Wohngeld, aber nicht ganz so wie das heutige Wohngeld, sondern ein bisschen anders. Vielleicht können wir da nochmal reingucken, um das so ein bisschen anzupassen, damit das ganze System noch gerechter wird. Ich wollte auch nur nochmal so, da sieht man schon, wie interessant und interessant die einzelnen Themen sind. Oh. Ich würde vorschlagen, dass wir hier Arbeitsgruppen, weil ich sage über den Zeitdruck, im Namen, wenn wir im September fertig sein würden, muss man schnell zu Potte kommen, dass man Arbeitsgruppen bildet, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen. Zum Beispiel, was ist richtig, 1000, 1500 oder noch eine andere Zahl, was Herr Jens gerade sagt mit dem BGE, halte ich sehr für interessant, um auch eine Akzeptanz bei den übrigen Piraten zu finden, weil das ist ein Evangelium ist das BGE, das, sag ich mal, das gehört einfach zur Piratenidee im Moment dazu. Also man müsste sich eine Gruppe damit beschäftigen. Die nächste Gruppe müsste sich mal Gedanken machen, wie wirkt sich das aus, wenn alle einzahlen, ja, ohne Begrenzung, oder die Vermögen herangezogen werden, dass man diese Einzelthemen zerlegt in Gruppenarbeit und die dann wieder zusammenführt hinterher zu einem einheitlichen Papier. Das wäre ideal. Das ist eigentlich das, was wir beim nächsten Mal nicht machen. Wenn man das dann nachher noch vortragen darf, dann ist das wie Frieden an die Wand genagelt. Ich will vorschlagen, dass ich auf nächsten Woche verschieben und ich wollte schon anzufangen, weil die Zeit ist knapp, wenn Sie sich jetzt zwei Wochen da treffen. Ja, gerne. Ich würde das nicht dann auf nächsten Woche verschieben, sondern direkt heute Abend. Ja, das wahrscheinlich auch. Okay, wer ist dafür? Ja, so dass wir uns gleich für bestimmte Themen, wenn sich jemand zur Verfügung stellt. Wir können das ja mal, es geht ja um diese Förderung. Gut, haben wir das? Und da können wir noch mal. So. Sagen wir mal das Thema Erweiterung der Beitragspflicht für auch alle Erwerbstätigen. Zusammenführung der verschiedenen Rentensysteme, wer wäre in der Bereich zu arbeiten? Also ich müsste grundsätzlich, wenn ich sage, ja, ich bin noch zu wenig eingearbeitet und das ist ein Spezialthema. Ich habe mich damit nicht befasst. Ich habe gesagt, ich brauche eine Grundlage im Umfang von einem Taschenbuch. Ich müsste wissen, was machen die anderen Parteien. Ich müsste wissen, in etwa, wo gibt es ein Grundeinkommen in der Geschichte oder in Europa, wie ist das ausgegangen? Gab es mal, habe ich so gelesen, New Labour hat in England ein Nettoeinkommen gehabt, eingeführt und dann, naja, war nichts. Aber ich muss das wissen und dann, was ich dann berechnet, ich kann nicht alles sowas rechnen, ich bräuchte also das, was die anderen schon gemacht haben, die das besser können. Und dann wüsste ich auch was zu einzelnen Themen. Mir fehlt die Basis, ich muss mich einarbeiten. Da wäre ich gerne gefüttert mit den wichtigsten Sachen, dass ich lese. Soll ja die Themen erarbeiten. Wenn wir schon fertige Lösungen hätten, dann den Arbeitskreis in dem Sinne nicht. Sondern es muss einer jetzt sagen, ich kümmere mich zum Beispiel um das Thema Erweiterung der Beihilfe auf alle Erwerbstätigen. Recherchieren im Internet, was gibt es da schon zu? Wir können kein endgültiges Konzept ausrechnen, wie wirkt sich das in Zahlen aus. Das muss man machen, wenn man der Regierung ist. Und bei den BEG, da muss man jetzt gucken, was ist der Punkt? Das können wir nicht ganz verstehen, das versteht. Viele das selten und langsam auch. Da gibt es 4, 5 verschiedene Vorschläge. Der eine will 45% einfach versteuern, der nächste möchte eine Konsumsteuer einführen, wie das alles funktioniert. Da dürfen wir uns im Moment nicht zu sehr mit beschäftigen, sondern wir müssen einfach nur bestimmten Extrakt rausziehen, was zu uns passen würde. Ja, aber grundsätzlich denke ich mal, müssen wir alle bei Null anfangen und uns versuchen, langsam dem Thema zu nähern. Und da sollte die Zeit ein bisschen zu verkürzen, jeder versuchen, sich ein Thema zu übernehmen, anzunähern und dann hier in der Runde vorzufragen. Und hinterher führen wir alles zusammen. Wo Sie gerade sagten, ich frage mal so eine Runde, bei Piraten ist normalerweise das Du angesagt, ich weiß nicht, hätte jemand ein Problem damit? Ich auch. Nein. Und ich frage mal, ich möchte jemand zu nahe treten? Nein, bitte. Gut. Wenn du sagst, andere Parteien und sowas würden da zum Beispiel mit erarbeitet werden. Wenn das irgendjemand hingeht und mal sagt, was haben die anderen Parteien eigentlich? Haben wir auch gemacht, wenn wir gewogen, da kamen bei einer Politik nicht 400, die Frau oder 400 des Koordinators, die kann ich ein eigenes Programm. Aber damit ich auch mal gucken, wo stehen die anderen? Was machen die, um einen Vergleich zu finden? Sag mal, wenn da irgendwas Gutes bei ist, kann man sich dem ja auch anschließen. Das ist ja gerade im Privatleben über Themen zu sprechen, sagen, wenn Partei X ein gutes Thema hat, dann können wir uns da anschließen. Also von daher ist eine Aufarbeitung auch ganz wichtig. Und das wäre dann auch ein guter Einstieg, glaube ich. Aber das muss man sich dann auch schon mal selbst erarbeiten. Ja, klar. Ich kann jetzt keine fertige Lösung liefern. Ich sage ja auch, wir sind ja auch heute zum ersten Mal zusammen. Ich sage ja nur meine Forschung und sage auch nur, wie das alles zustande gekommen ist, dass wir jetzt so richtig wenig Leute so weiter bekommen. Also das finde ich schon, da muss, sollten wir uns jetzt ein bisschen reinarbeiten in den verschiedenen Gruppen. Und das heißt ja auch nicht, wenn eine andere Partei das schon mal gemacht hat und das ist nicht gut gegangen, dass es auch alles falsch war. Ne? Das heißt ja noch längst nicht, dass man das nicht hineinverdient. Also ihr beide. Also wir würden das erste dann nehmen. Die Erweiterung der Beitragsbemessungsgrenze. Okay. Ja. Die Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze. Wer würde sich damit beschäftigen? Und der Müller kann sie drängen. Sieht das aus? Okay. Beteiligung der Einkommen durch Vermögen, an der Rentenversicherung statt Vermögensteuer. Oh Mann, ich will so Ärger mit deinem Mann. Nee, das ist wer würde das machen? Nee, ich möchte heute erstmal nur hier dabei sein und mir das dann, was ich heute gehört habe, über zu Hause überlegen. Weil mein Sohn hat mich, ich sag mal, so ein bisschen auf den Beifahrersitz gedrängelt und dann bin ich mit. Oh, manchmal muss man. Ich habe nicht gedrängt. Ich habe gesagt, ich fahre hin, komm mit, wenn du Lust hast, und gesagt, ich komme. Ja, richtig. Das ist auch super schön, dass du das gemacht hast. Ja. Oder dass du das gemacht hast. Das darfst du auch sagen. Ne? Selbstverständlich. Das war. Von vorne sieht man mal kann man ja auch sagen. Und das dann das Thema übernehmen wir. Jährliche Anpassung an Inflation. Ja, wir haben schon gerade gesagt, wir können ja auch zwei Themen zusammen. Ich finde es sowieso gut, wenn wir viel da zusammen machen können. Ja. Also der eine hat die Idee, der andere hat die Idee, genau. man hat halt auch so klein getrennt. Und die Eigenverwaltung, das war hier. Ja. Und die für soziale Gerechtigkeit, die würde mich auch sehr drücken, würde mich zusätzlich, das möchte ich gerne nehmen. Mit allen. Okay? Was sind wir jetzt noch? Ich muss alles machen, alles. Weil es ist für mich eine Wurst, ich kann das Fett von Fleisch und Gewürz und Pfeffer nicht trennen. Wenn ich die Wurst erstmal sehe. Ja, gut, sowas muss man ja auch haben. Ja. Separator. Ja, dann ist das ja eigentlich verteilt. Soll man das denn nochmal festhalten? Ja. Ja, ich gucke dann rein in die Unsere von unseren Sozialberaten, die BGE-Modelle, die diese Auflösung machen, das Wohngeld und so weiter. Kannst du denn nochmal irgendwie ins Fett halten, also das Nickels machen, Erweiterung der Beitragspflicht? Wo? Und die Zusammenführung aller Altersversorgungssysteme? Wo? Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze noch zu Formular? Okay. Ich mach das mal ganz einfach. Wenn wir das einmal hinter die Liste da schreiben, sonst bleibe ich mich auch mir hier mit den Fingern hin. So. Beteiligung der Einkommen durch Vermögen. Dann war das nochmal, das war das. Ja. Okay. Und die jährliche Inflation. Wer war das? Das wart ihr, ne? Nee, wir haben das letzte. Letzte Einkommen und dann war uns der. Achso, wer, an was kommt? Keiner. Keiner? Das muss ja jetzt nicht alles auf einmal belegt werden. Denn dieses Anpassung an die Inflation, das ist ja irgendwo ein zentrales Thema, was jetzt nicht unbedingt extra berechenbar wird. Das ist ja eigentlich eine Sache, die gar nicht so also ihr macht dann Eigenverwaltung und transparente Rentenkasse. Und ich mache dann noch mit den Perspektiven mit Frau Köller für die soziale Gerechtigkeit aller Generationen. Da fangen wir erstmal mit an. Hat einer noch andere Vorschläge? Ich finde, diese ganze Demokratie muss ganz geschafft werden. Das kannst du nicht erinnern. Oder weniger von dem Verein. Nein, erst vorne gehen. Zuerst ja. Bei dem Beamten. Ja, das ist sogar noch. Es wäre nett, wenn man sich hier nacheinander meldet. Ja, alles klar. Wenn man etwas erzählt. Ja, dann würde ich sagen, haben wir ja schon was geschafft. Und wir sehen uns dann ja am 29.8. wieder beim Kolbi und dann bringt schon wieder mal so seine Vorschläge mit. Sagen Sie. Hast du noch mal eben, wo ich das gucken kann oder hören kann? Ja, klar. Das Krähennest mit AE. Und mal einfach das Krähennest mit AE. Ich habe mal auch aufgeführt. Krähennest. Punkt, Piratenpartei, wir müssen keine Regeln zu sehen. Das ist das Krähennest. Minus NRW. Und wenn es alles nicht klappt, ergänzt. Ich höre es auf jeden Fall. Man will sich auch informieren. Ja, es gibt da mehrere Möglichkeiten, dran zu kommen. Unter dieser Adresse kommt man auf unsere Blogseite, wo dann auch ein kleiner Text zu den Aufnahmen steht. Mhm. Man kann das Ganze auch direkt als Feed abonnieren. Das bedeutet, wenn man ein digitales Endgerät hat, mit dem man das abonnieren kann, ich habe es zum Beispiel auf meinem Handy, kann ich auf meinem Handy hören, kann man sagen, bitte auf die Seite abonniere das. Ihr macht Technik-Stammtische, ne? Ja. Dann lässt man, wenn man den Krieger damit da hängt, sich zeigen lassen, weil das ist alles zwei Lektionen zu erklären. Nee, das muss ein bisschen nicht sein. Da kann man darauf gehen, kriegt man direkt eine Liste. Da ist jetzt ein bisschen Text, da kann man auch unterwegs hören, zum Beispiel. Ich höre es jetzt morgens immer auf Arbeit, mit dem Kollegen ist aufgenommen, kann ich ja leider nicht. Also morgens muss ich schon etwas, ja, klar. Wir können das gerne auch, wenn das hier erscheint, auf CD drin. Das ist auch so ein Vorschlag, den wir überhaupt verteilen, auch jetzt mal für den KV. Es gibt sehr viele Aufnahmen, die sehr schön sind, wenn wir die einfach als WAV-Datei, also als normale Autodatei, die man im normalen CD-Player reinlegen kann, dass man also keine Bitrate, nix, man wirklich einfach nur reinlegen, abdrücken, dass man die verteilen kann auf Informationstische und dann einfach verteilen, dass wir das reinlegen können, also auch Leute, die nicht so internetaffin sind, uns die Sachen anhören. Du so als Technologie. Kennst du mich? Ja, natürlich kenn ich dich. Deswegen sag ich das. Ich bin auch so ein bisschen. Ja, das ist ja auch normal. Ja, es ist. Ich denke, sind ja auch Ältere dabei. Aber das muss auch sein. Ja. Jeder kann da Jüngere und Ältere sein. Wir können voneinander lernen. Das ist das genau. Ja wichtig. Und gerade bei den Piraten finde ich es auch wichtig, dass wir Alten auch dabei sind. Das ist ja wichtig. Ich bin nie zwei, um beim Pirat zu sein. Und alles ist besser mit Piraten. Wir haben einen 90-jährigen Piraten, der sitzt dort. Ja, schön. Ganz spontan ist der. Hat er jetzt hier Anker geworfen? Ja, genau. Nein, das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, mich sowieso einfach meine Eltern holen, falls so ist, dann Aber wenn ich das mal gleich an Erfahrung gemacht habe, habe ich mir gesagt, es läuft hier heute Abend, das ist ein Thema, was wichtig ist, das kann man halt, ich bin dann jetzt auch nur zum Vorort sein, das ist auch so, ich fahre hierher, und ich denke mal, demnächst können wir das auch so aufnehmen und veröffentlichen alles, was man uns gibt. Das ist einfach so, wir veröffentlichen das auch, wir haben da kein Konzept, wir veröffentlichen, wie das kommt, wir schneiden nichts aus. Vielleicht ein paar Störgeräusche von draußen, klar, ob es so ein Leveling anpassen von der Lautstärke, klar, aber nichts Inhaltliches. Also wenn die aufgenommen wird und es zur Verfügung gestellt wird, dann wir sollen wir den Smart. Das ist wirklich die Frage. Dann haben wir eine extra Seite und dann halt solche AKs. Der wird jetzt auf den Haupt-Podcast veröffentlicht. Das, was danach kommt, wird danach wieder auch mal eine Meldung raus, was Internet, Twitter, E-Mail und so weiter. Immer her. Und da ich das so ungeheuer wichtig finde, wenn ihr jetzt diese Arbeit so macht, ich bin jederzeit zur Verfügung, ich stehe als Ansprechperson zur Verfügung und wir können uns auch jederzeit zwischendurch absprechen, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt eben zwischendurch schon was, können wir uns gegenseitig dazu ein bisschen helfen und so weiter. Ja? Dazu möchte ich gerne noch mal was sagen, weil ich jetzt gesehen habe, es machen sich jetzt wahrscheinlich sehr viele, sehr viel Arbeit. Was ja toll ist, aber es ist ja auch ein bisschen Arbeit. Und wenn es jetzt ja hier im Umkreis schon einige dieser Veranstaltungen, jetzt sage ich mal in Werl oder Arnsberg oder was weiß ich wo gibt, oder Una, ist ja alles nicht weit, dass man einfach da jetzt mal nachfragen würde, was habt ihr denn vielleicht auch schon von diesen Dingen gemacht? Können wir da schon von profitieren? Den Arbeitskreis gibt es nicht. Den Arbeitskreis Alltag, Armut und Rentenversicherung gibt es noch gar nicht. Deshalb ist es ja so ungeheuer wichtig, dass wir vorankommen. Ja, ich hatte jetzt nur gedacht, also wie gesagt, jetzt haben die vielleicht in Berg schon was gemacht und die in Arnsberg machen auch was und wir machen das Gleiche nochmal. Nein, nein, das ist nicht der Fall. Das ist jetzt der erste Arbeitskreis. Ja, das ist nicht. Du sagst, es in Bayern gibt es noch 61, und, aber ja. Es gibt keinen Arbeitskreis Alters, Armut. Das ist der erste. Also so, was unser Bundesprogramm betrifft, soweit ich weiß, gibt es jetzt da noch nichts Konkretes, was Rentenpolitik betrifft. Und ich finde das richtig toll, dass wir heute hier vor allen Dingen so einen hohen Altersdurchschnitt haben. Das ist für die Piraten richtig ungewöhnlich. Ich würde sagen, das ist bis jetzt einmalig, dass wir auf einer Piratenveranstaltung so einen hohen Altersdurchschnitt haben. Und das meine ich durchaus positiv. Wir beide haben den Durchschnitt. Ja. Das spielt ja auch schon zu. Ihr seid ja auch im Prinzip erst auf uns drauf gekommen. Ja, klar, natürlich. Ihr seid zu uns gekommen und habt uns darauf gestoßen. Ich finde das richtig klasse, dass ihr das jetzt richtig nach vorne bringt, das Thema. Wollte ich kurz mal erzählen, ich war bei der letzten Wahl, war ich Wahlhelfer. Und du sagtest ja vorhin schon, unsere Bundesarbeitsministerin hat ja jetzt einen tollen Vorschlag gemacht. Ich weiß, warum sie die Rente so ein bisschen erhöhen will oder was, wie sie das auch immer benennen will, wird. Ich weiß nicht, was da im Endeffekt für einen normalen Rentner bei rumkommt, 50 Cent oder so. Das hört sich aber sehr, sehr gut an. Und ich kann nur sagen, in dem Wahlbüro, wo ich war, war auch die Wahlbeteiligung bei den viel älteren Menschen sehr, sehr hoch. Das heißt, das bedeutet für so eine Regierungspartei schon unheimlich viel, wenn sie solche ja, gut, ich sag, Kekse irgendwie, mal, ja, ich sag mal, unter das Volk verteilt. Ja. Das hört sich gut an, bringt viele Wählerstimmen, ja, und hinterher sagt man dann halt, ja, die Rentenkassen sind leer, und dann nimmt man es halt wieder weg in irgendeiner Form. Ja. Du sagtest vorhin, viele Rentner müssen heute auch schon zur Tafel gehen. Das ist sehr erschreckend aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil die Rentner halt so wenig haben. Die Menschen, die Tafeln machen, habe ich Hochachtung vor, aber man muss natürlich auch andersrum sagen, dass die Tafeln das soziale Problem genau genommen noch verstärken, weil andersrum die Leute, die nichts haben, gehen zur Tafel und dann können die Politiker sagen, ja, die haben doch alle genug. Es verhungert in Deutschland ja keiner. Also ich möchte nochmal ganz deutlich dazu sagen, die Menschen, die das in freiwilliger Hilfe machen, habe ich Hochachtung vor, weil sie machen sicherlich aus einem sozialen Grund heraus, aber genau genommen verschlimmert es das System. Ja, ich möchte mich dem anschließen. Ich finde es auch toll, dass die Leute das machen, aber ich persönlich finde eigentlich, dass so etwas in einem Land wie Deutschland geben muss, ist absolutes Armutszeugnis. Das ist genau. Ja, genau. Das wenn man sich die Ersparnisse anguckt, die auf den Banken rumliegen und wo Geld generiert, also so getan wird, als ob Geld generiert, weil Geld kriegt keine Kinder. Und wir müssen Tafeln machen. Das ist für mich, ich sag mal auf Deutsch, wirklich pervers. Das kann es nicht sein. Und genauso ist es bei der Rente. Deswegen bin ich auch ein Fan von BGE und alles. Ja, und deswegen finde ich das richtig gut, was hier gerade passiert, dass sowas gegründet wird und ja. Deshalb sagte ich ja, bevor ihr kam, die sagen, vor der Wahl sagen sie also, wir wollen Rentenerhöhung machen und was weiß ich. Nach der Wahl ist nichts mehr, sind die Rentenkassen leer, da gibt es minimale Prozente. Aber die Diäten, die werden skrupellos erhöht. Und das waren im letzten Jahr 500 Euro. Das bekommt eine Durchschnittsrentnerin. Wo kommt das Geld denn her? Die Frauenarmut wird ja noch höher als die gesamte Armut. Die Frauenarmut wird ja noch höher als die gesamte Armut. Genau. Wenn man sich beschäftigt, wie wir mit dem Thema, dann hört man so elende Dinge und die wirklich ganz arm sind, die trauen sich überhaupt gar nicht zur Tafel oder trauen sich überhaupt gar nicht runterzuwandern. Und deshalb will ich diese Mindestrente. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es halt auch gut, dass hier darüber geredet wird, das grundsätzlich zu ändern. Grundsätzlich ist es fast nicht. So, als sagt es, ein paar Cookies, Kicks in den Raum zu schmeißen, um sich dort zu profilieren, sondern es muss grundlegend was geändert werden, im ganzen System. Ja. Ja, und das ist das ja auch, das Rat stehen, was wir möchten. Von daher, ich finde es wirklich gut hier, das finde ich auch heute wieder. Genau, das ist so. Wenn ich die Punkte hier sehe, würden wir uns von den etablierten Parteien, wenn das in unser Programm kommt, entscheidend ändern, ganz entscheidend ändern, weil es geht nicht darum, mal ein bisschen Flickschuss beizumachen, sondern es ist der erste Weg auch zum BGE, würde ich sagen. Ja, das ist der Mindestlohn ist auch nur die erste Brücke zum BGE. Ja, und wir müssen irgendwas tun, weil gerade bei der Rente, wenn ich gesagt habe, ich bin noch relativ jung hier im Kreis, oder er auch, aber wenn ihr auf unsere Rente, wenn wir auf unsere Rente sehen, ich erwarte da auch nicht so viel von. Ja, es ist ja auch so, wir für uns werden auch unsere Rente nicht mehr ändern können, aber ich finde, wir haben auch Verantwortung für die Gesellschaft. Und deshalb tun wir das auch, deshalb machen wir das. Das können, für uns können wir nicht mehr viel ändern, aber wir machen das für die zukünftigen Rente auch, das ist wichtig. Wer war zuerst? Ich wollte eigentlich auch nochmal angeben, was der jetzt sagt. Das System muss umgestellt werden. Ich halte das auch nicht für gerecht, dass bestimmte Gruppen sich außerhalb des Systems bedienen können, sind klein zusammengefasst, haben guten Ertrag, zum Beispiel die Ärzte, die sind in ihrer Kasse, die haben heute schon Ansprüche als 40, 50 von, was weiß ich, 2000 Euro an Rente. Noch krasser wird es mit den Politikern. Die sind überverseucht. Ich habe nichts unbedingt gegen die Diätenhöhe, aber wenn du mal eine Rente kapitalisierst von einem Politiker, da kommen leicht 1 Million raus. Wenn einer 10.000 Euro oder 8.000 Euro im Monat als Rente kriegt, das kapitalisiert mal auf sein Leben hoch, dann wäre der, wenn die neue Vermögensteuer zum Beispiel von der SPD eingeführt wird, vermögensteuerpflichtig hinterher, denn er hat einen Wert, einen Kapitalwert, von weit über 1 Million. So, wo kriegt das ein normaler Rentner her? Der muss ja 400 Jahre für arbeiten, um 1 Million zusammenzutragen, dass er hinterher eine Rente in der Höhe kriegt. Also ich halte das System grundsätzlich in allen Fakten für ungerecht. Alle müssen sich beteiligen. Das ist eigentlich ein sozial ausgewiesenes System. Der Stärkere, der Herr Ackermann, der zahlt gerne 1 Million ein, will aber keine entsprechende Höhe raus haben, sondern der sagt, ein bestimmter Teil, der muss dann auch der Gesellschaft zugute kommen. Zum Beispiel einfließen in die Grundrente, in die Mindestrente. Also es darf nicht sein, wie Frau von der Leyen das macht, jetzt ein bisschen was machen und am System rumflickschustern, sondern es muss grundsätzlich geändert werden in der Zukunft, dass alle, auch die zukünftigen Generationen, entsprechende Lebensperspektive im Alter haben. Ja. Ich finde das richtig. Aber ich wollte noch mal was sagen jetzt zu der Tafel, weil wir haben jetzt über die Tafel gesprochen und dass man sich eigentlich für ein Land wie Deutschland schämen muss, dass überhaupt das mit der Tafel so sein muss. Und desgleichen finde ich, ich würde wirklich auch gerne was für eine Schulspeisung für Mutterbrot an die Schulen gehen. Aber es müsste doch möglich sein, dass in diesem Land genauso wie da eine Flasche Milch, wie wir es früher gekriegt haben nach dem Krieg, war, als wir in die Schule gingen, kriegte jeder seine Milch, seinen Kakao oder was auch immer und seinen Apfel. Jetzt in der Stadt, damit auch Obst auf dem Tisch war. Zwar bin ich der Meinung, dass es eigentlich nur in der zum größten Teil in der Eigenverantwortung der Eltern liegt, aber bei der Struktur, die wir zum Teil haben, ist das einfach nicht möglich. Aber es muss doch möglich sein, dass der Staat das bezahlen kann. Und dass nicht Eltern auch hergehen müssen hier in diesem Land und müssen die Klassen anstreichen. Nicht, dass sie es nicht könnten. Könnten sie ja freiwillig machen. Aber es muss sein, weil kein Geld da ist, dass die Klassen gestrichen werden. Und das ist dasselbe. Das sind einmal die Kleinen und das sind einmal die Alten, die da dermaßen benachteiligt sind. Da möchte ich mal jetzt ein bisschen abschweifen mit dem Apfel, den Sie gerade gesagt haben. Vor ein paar Jahren hat die EU Geld zur Verfügung gestellt, dass wir Äpfel, Früchte und sowas in den Schulen verteilen können, aber es musste eine Kofinanzierung von den Ländern daher sein. Ja. Da hat das Nordrhein-Westfalen 30.000 D-Mark gekostet. Da hat damals die Regierung Rüttgers gesagt, das ist uns zu teuer, in Nordrhein-Westfalen gibt es keinen Apfel. So, ja, wenn ich aber sehe, was die, ich schweife nur noch mal ab, weil ich mich ärgere. Die West-LB, 5 Milliarden versenkt und mehr. Ne? Mit allen Politikern, die da waren. Ja. Ne? Und da kommt das nächste, wo ich mich drüber ärgere. Warum sind die Politiker nicht in den Sozialversicherungen richtig drin? Da müssten sie, wo sie abstimmen. Nein, die haben alle ihre eigenen Versorgung. Ich muss eben genau das sagen, dass ich vielleicht auch gerne was Soziales noch machen würde, wenn ich nur all die Leute, die jetzt gehen und dieses Soziale machen, aus wirklich einem ganz tollen Grund raus, die sind schuld mit dran, dass man nicht auf die Straße gehen muss, dass man die Politiker nicht mehr in die Pflicht nehmen, im Grunde genommen. Obwohl es richtig ist, was sie tun, ist es auf der anderen Seite trotzdem falsch. Das ist das Problem. Und deshalb tun wir ja was für die Rentner. Man kann nur an einem Thema anfangen und wir fangen bei den Rentnern an, bei denen, die halt keine Lobby haben, die sich nicht wehren können. Und da fangen wir an und machen weiter. Das ist für uns ja. Ja, ich wollte das nur dazu sagen, weil hier die Tafel ja auch gezeigt wurde, dass man sagen kann, dass dieses Problem, wie man dann auch sagt, die Leute gehen zur Tafel und dann fällt vieles nicht auf, dass man eben auch sagen kann, und die Kinder kriegen von was weiß ich, da gibt es eine Schauspielerin, die sich damit profiliert, dass sie jetzt mit dem Wagen dann runterfährt und den Kindern Essen bringt, hätte das Geld dahin gespendet, wäre es auch gegangen. Aber es wäre ja nicht so medienwirksam gewesen. Und da wollte ich nur sagen, wenn man da jetzt einen Fingerzeig drauf macht, dann kann man das eigentlich mit dazu nehmen, weil man sagt, so, pass auf, das sind die Enden. Das ist der Anfang und das Ende, die es am schwersten haben. Und jetzt. Das sind unsere Rentner, die also dahin gehen, hilft es ja nichts. Nein. Dafür möchte ich reden, du kennst ja die ganze Struktur bei uns nicht. Es gibt die Sozialpiraten, die arbeiten an dem anderen. Also es gibt da schon eine Gruppe, da kannst du dich auch eingeben, wenn du möchtest. Also werden wir mal da informieren, ne? Ja, machen. Ihr habt doch einen, der sehr hochqualifiziert geworden ist. Ja. Also du kannst das machen, das kann ich alles zeigen. Ja, das ist dein Recht. Natürlich. Die Sozialpiraten erlebt, das ist eine hochklassige Diskussion auf hohem Niveau. Mit vielen theoretischen Modellen ist natürlich schwierig, die irgendwann am Schluss mal zusammenzuführen, nicht? Weil da jeder glaubt, sein Modell ist jetzt. Das haben wir alle an uns. Aber auf hohem Niveau, das muss man sagen. So, ich wollte jetzt eigentlich nur noch mal sagen, weil der Podcast läuft. Weil wir ja hier eine ziemlich lokale Truppe zurzeit sind. Wir werden alles daran tun, daran setzen, dass sich von außerhalb auch Leute beteiligen können. Sei es über Mumble, sei es über Videokonferenz. Wir müssen mal gucken, welche Räume wir bekommen, welche Möglichkeiten wir haben. Hier heute haben wir leider kein Internet, dann müssen wir vielleicht auch mal gucken. Wir können ständig dann Verbindungen machen. Genau, und nur das... Die da draußen, die jetzt, wir haben heute die Gründung hier, wer sich beteiligen muss, möchte, das kriegen wir hin. Auch wenn er in Bayern oder sonst wo ist. Ja, ich wollte dazu eine kleine Anmerkung machen, weil ich weiß, was hier bekannt ist. Es gibt also auch die Möglichkeit, bei der sogenannten Konferenz zum Mumble einzuschalten. Das ist dann wirklich, wenn man kein Internet können, kann man ein Telefon nehmen, wegen bestimmte Nummer. Ich weiß nicht, Bin da nicht drin, habe ich nie gemacht, aber brauche ich nicht. Das kostet aber das geht. Dann müssen wir einfach mal die alte Technik in der entsprechenden Infosoftware oder so, das ist ein Name, wir haben ja alle mal komische Sprachen hier, einfach ansprechen, fragen, weil das ist dann halt auch wieder die Barrierebestufung runterzusetzen, dass man das Telefon uns nicht in die Menge anzieht. Ja, dazu möchte ich auch dann nochmal was sagen. Wir haben immer, bevor die Sitzung vom Kreisverband haben, eine Stunde vorher, wird uns gezeigt, was im Internet für uns wichtig ist. Und da möchte ich doch bitten, dass der eine oder andere wirklich hinkommt, denn das ist sehr interessant. Das wird sehr gut auch beigebracht, dass auch selbst wir das verstehen, die wir schon ein bisschen älter sind. Und da wird auch Deutsch gesprochen, nicht nur in Abkürzung. Also da möchte ich doch sehr bitten, ich würde das dann auch mal bekannt, euch immer bekannt geben, wann diese Sitzungen sind. Und dann sollte man doch vielleicht, oder das anders geben. Ich fand das ja, sehr gut beigebracht. Ne? Also ich kann dazu vielleicht sagen, die nächste Sitzung, davor die Schulung, würde über dieses Mumble, das ist so ein Internet-Telefoniesystem für mehrere Leute, um das jetzt mal abzukürzen, wäre am 28. August um 18 Uhr im Kolpinghaus zu Osten. Ja, und man braucht dazu wirklich einen Kopfhörer und so ein kleines Mikrofon, da so ein Headset gibt schon für 10 Euro, also das muss nicht unbedingt. Aber Computer, ja. Aber da möchte ich euch doch bitten, wer Interesse hat, also dorthin zu kommen. Das wird dann wirklich sehr einfach beigebracht. Das ist lernen fürs Leben. Da kann man wieder noch auf andere Sachen mitmachen. Ne? Also, wenn man einmal im Internet ein bisschen drin ist, kann man sich ja gut bewegen. Ja, vielleicht auch mal aus der Erfahrung heraus. Zeigst du mir mal in meinem Vorbild, sich jetzt in diesem Mangel bewegt. Das wird ja relativ einfach in der ganzen Technik losgeworden. Man trifft halt auch wirklich Leute. Es gibt ja verschiedene Räume, wo halt eindiskutiert wird. Man trifft da Leute aus Bayern, aus Niedersachsen, aus Sachsen selber. Und bei ganzen Umgebung, man kann sich da richtig gut austauschen. Wir laufen auch ab von irgendwelchen dramatischen Arbeitsdiskussionen, die relativ interessant sind. Man lernt auch viele Leute. Also es ist, wenn man Zeit hat, da reinzugehen und zu gucken, wie man dort sprechen möchte, ein sehr gutes Tun, und man halt auch viele Leute kennt es noch. Ja, also das ist das Nächste, was wir jetzt haben, Mumble, das ist, wird uns dann beigebracht. Wer da Interesse hatte, sollte kommen. Genau, jetzt am kommenden Sonntag haben wir für unser neues altes Entscheidungsfindungssystem, das nennt sich Feedback, das ist das, was in der Presse ist, das ist unser Meinungsbildungstool. Da gibt es eine Schulung, weil die ist gerade in einer neuen Version entstanden. Und zwar ist das am Sonntag um 12 Uhr, auch im Kolpinghaus hier in Soest, da kann jeder dran teilnehmen. Ja, da braucht man auch nicht unbedingt einen Computer für. Da braucht man auch keinen Computer für. Das kann man sich erstmal anschauen, wie das Ganze funktioniert. Am 28. oder was? Das wäre jetzt am Mittwoch und Sonntag um 12 Uhr. Von 12 bis 17 Uhr, glaube ich. Ja. Ich habe alles abgegeben, also da hätte ich dann doch noch ein bisschen. Dann bin ich der Meinung, also wir haben eigentlich alles danke für heute gesagt, was gesagt werden muss. Ich finde es ganz toll, dass ihr hier seid und ich freue mich auf die Zusammenarbeit und wir müssen was schaffen. Also ich freue mich ganz riesig drauf und ich freue mich auch, wenn wir uns 14 Tage wiedersehen. Und wie gesagt, ich stehe auch zwischenzeitlich zur Verfügung. Nur nicht Montag und Dienstag während des Tages. Ja, okay. Bin ich auf jeden Fall. Aber das können wir auch ein bisschen telefonieren. Ja, okay, können wir schon besprochen. Können wir gerne mal automatisch. Ne? So, dann schönen Dank, dass ihr hier wart und dass ihr zugehört habt und mit. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.